Norddeutscher Rundfunk, drittes Programm. Überleben Sie wohl. Versuche mit einem neuen Lebensstil. So heißt die folgende Sendung. Manfred Vögele hat mit Menschen gesprochen, die einen alternativen Lebensstil versuchen, und sie nach ihren Erfahrungen gefragt. Der Gedanke, eine solche Sendung zu machen, stammt nicht von mir. Natürlich, ich sehe auch, dass wir in der Art, wie wir jetzt leben, nicht mehr lange weitermachen können. Die Reichtümer dieser Erde gehen zu Ende und wir können nicht immer noch mehr und mehr verbrauchen wie bisher. Die Umwelt, in der wir leben, wird immer lebensunfreundlicher und vielleicht auch bald lebensgefährlich. Und bei allem Reichtum, allem Wohlstand und aller Bequemlichkeit geht die menschliche Lebensqualität immer mehr verloren. Dabei verschwenden wir, was den Menschen in der dritten Welt zum Leben fehlt. Und je krampfhafter unsere Versuche werden, diese Überflussgesellschaft am Laufen zu halten, desto mehr wachsen auch politische Spannungen von außen und von innen. Wie gesagt, das erkenne ich auch und ich mache mir meine Gedanken darüber. Aber wie bei vielen anderen bleibt es, auch was mich angeht, beim Nachdenken und Reden. Ernsthafte Konsequenzen für meinen eigenen Lebensstil habe ich bis jetzt noch nicht gezogen. Sie können sich also vielleicht vorstellen, dass es mir gar nicht so leicht gefallen ist, an das Thema heranzugehen. Menschen aufzusuchen, die in ihrer Lebensumwelt versuchen, einen eigenen, neuen Lebensstil zu finden. Dabei ging es mir nicht um Landkommunen oder Studentenwohngemeinschaften, sondern um Menschen, die in ähnlichen Verhältnissen leben wie ich selbst, die einen festen Arbeitsplatz haben und eine feste Wohnung und vielleicht auch eine Familie mit Kindern. In der Zeit, in der ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich selbst eine Art Lernprozess durchgemacht. Zuerst hatte ich vor, in Deutschland herumzureisen und mir sozusagen die ganz besonderen Fälle herauszusuchen. Dann habe ich aber einen Autounfall gehabt und mir ist die Lust zum Reisen vergangen. Dafür habe ich Zeit gehabt, mich in meiner eigenen Umgebung umzusehen. Das heißt, in der Stadt Berlin, in der ich lebe. Und da habe ich auch ganz schnell Menschen gefunden, die nach einer neuen und menschlicheren Lebensweise suchen. Ich habe viele Gespräche geführt, viel mehr, als ich in dieser Sendung wiedergeben kann. Und ich habe dabei bemerkt, dass ich schließlich immer mehr auch meine eigenen persönlichen Fragen besprochen habe. Zuerst will ich von Ulrich berichten. Und von dem muss ich nun wirklich erzählen, denn er hat mir nicht erlaubt, aus unseren stundenlangen Tonbandgesprächen etwas vorzuspielen. Ulrich ist wohl so 35 Jahre alt und Junggeselle. Er hat einen gut bezahlten technischen Beruf an der Universität. Eine Freundin hat mich auf ihn gebracht. Der lebt ganz bescheiden, obwohl er sich sicher anders leisten könnte. Und er fährt jetzt nur noch mit dem Rad. Der überlegt sich sogar, ob er nicht seinen Führerschein zurückgeben soll. Und sie hat mich auch ein bisschen gewarnt. Sei vorsichtig, der Ulrich ist nicht ganz einfach. So war es denn auch. Erster Kontakt am Telefon. Musst du unbedingt mit dem Auto kommen, geht es nicht auch mit dem Bus? Aber ich wollte noch die Kinder ins Bett bringen und dann wäre es zu spät geworden. Das hat er akzeptiert und so haben wir uns am Abend in seiner Wohnung getroffen. Ein Neubau in der Innenstadt, 2 Zimmer im 6. Stock. Die Mieten haben sich in den letzten Jahren verdoppelt. Eine Mietergruppe hat dagegen geklagt. Der Prozess ist nach 7 Jahren beim Bundesgerichtshof. Ulrich wäre längst ausgezogen, wenn er nicht das Gefühl hätte, den Rest der Mieter im Stich zu lassen. Ich sehe kaum Möbel in der Wohnung. Ein flaches Bett am Boden, Hocker, Regale, Bücher und selbstgemalte Bilder. Manche sind noch in Arbeit. Wir setzen uns in die enge Küche. Und zuerst ganz vorsichtig kommt ein Gespräch in Gang, das bis spät in die Nacht hinein dauert. Wir fangen mit dem Auto an. Ulrich hat früher als Student selbst eins gehabt und war ganz stolz drauf gewesen. Dann wurde es ihm gleichgültig und er hat es verkauft. Das war dann für ihn so etwas wie eine Befreiung. Ich hatte plötzlich viel mehr Ruhe. Ich bin nicht mehr von einer Sache zur anderen gehetzt und ich bin nie mehr zu spät gekommen. Er hatte auch mehr Geld übrig für Bücher und Reisen. Heute hat Ulrich eine richtige Abneigung und manchmal sogar einen Hass auf Autos und Autobesitzer. Du musst dir mal vor Augen halten, wie sich die Stadt in den letzten Jahren durch die Autos verändert hat. Der Lärm und der Gestank. 2-mal haben wir in den letzten Wochen Smogalarm gehabt in Berlin und keiner hat sich danach gerichtet. Bei mir vor der Haustür stehen die Autos jetzt schon auf dem Bürgersteig und nehmen den Kindern und alten Leuten den letzten Platz weg. Und die Leute hegen und pflegen ihre Blechkarossen, aber um die wesentlichen Sachen kümmern sie sich nicht mehr. Ulrich fährt, wie gesagt, mit dem Fahrrad zur Arbeit, quer durch die Stadt im Sommer wie im Winter. Und er hält auch sonst vieles für überflüssig, was an technischen Geräten heute im Haushalt angeschafft wird. Den Kühlschrank in seiner Einbauküche benutzt er im Winter nicht. Die Sachen, die kalt bleiben sollen, stellt er aufs Fensterbrett. Er versucht, mit allen Dingen sorgsam, sparsam und liebevoll umzugehen. Dahinter stehen zwar auch wirtschaftliche und politische Einsichten, aber noch mehr sieht er seine Lebensweise als einen privaten Protest gegen die Gedankenlosigkeit und Lieblosigkeit, mit der die meisten Menschen heute mit den Dingen umgehen. Es reut ihn, dass Flaschen und Papier und viele andere Sachen weggeworfen werden, für die Rohstoffe, Energie und menschliche Arbeit eingesetzt worden sind. Er selbst sammelt zum Beispiel auch an seiner Arbeitsstelle die leeren Flaschen ein, und weil es dort in der Nähe keinen Wiederverwertungscontainer gibt, bringt er sie mit dem Fahrrad bis zu seiner Wohnung, wo in der Straße so ein Sammelbehälter steht. Und in der Gegenrichtung schleppt er Papier mit sich, für das es in seiner Gegend keine Sammelstelle gibt. Ulrich spart Strom und macht Licht aus, wenn er einen Raum verlässt. Er ärgert sich, dass in dem Hochhaus, wo er wohnt, das Treppenlicht alle Etagen zugleich beleuchtet, wo man doch nur die paar Schritte zum Fahrstuhl geht. Seine Reaktion? Er geht das Stück im Dunkeln. Man sieht ja trotzdem genug, meint er. Und er fragt sich, warum in der Stadt alles so taghell beleuchtet sein muss, wo doch die Nacht und das Dunkel auch zum Leben gehören. Ulrich weiß, dass manche Kollegen und Freunde über ihn lächeln. Doch er versteckt seinen anderen Lebensstil nicht. In dieser Haltung sieht er seine Art von politischer Wirksamkeit. Eine Mitarbeit in Organisationen oder Bürgerinitiativen liegt ihm nicht. Da geht ihm so viel Zeit unnütz verloren. Ich glaube, alleine erreiche ich mehr. Und er kann auch erzählen, wo er seine Erfolge sieht. Als die neue breite Straße quer durchs Wohngebiet geschlagen wurde, hat er ganz alleine eine Fotodokumentation über die Verschandelung der Gegend durch den wahllosen Häuserabriss gemacht. Jetzt sieht er, dass man sich bemüht, die gröbsten Baulücken wieder zu schließen, und er meint, dass seine Arbeit vielleicht dazu beigetragen hat, das Bewusstsein in dieser Richtung zu schärfen. Das Universitätsinstitut, wo Ulrich arbeitet, ist nach seiner Beschreibung ein billiger und farbloser Neubau. Außenherum lag anfangs die übliche, lieblos angelegte 0815 Grünanlage, trockener Rasen und ein paar Sträucher. Zuerst waren die Studenten achtlos drüber weggelaufen. Dann haben sie angefangen, ihre Autos drauf abzustellen, bis schließlich nur noch Sandspuren da waren. Da hat sich dann Ulrich eine Schubkarre und einen Spaten organisiert. Auf Baugrundstücken hat er Bäume und Sträucher ausgegraben, Mutterboden hergekarrt, Löcher ausgehoben, gepflegt und bewässert. In 6 Jahren hat er so 40 Bäume gepflanzt. Und jetzt sitzen die Studenten im Grünen und ab und zu hilft ihm auch mal ein Kollege, wenn er was Neues pflanzen will. Ulrich hat Angst, dass man überbewerten könnte, was er für sich selbst und seine Umwelt tut. Er fragt sich, warum so wenige sich Gedanken machen wie er, warum so wenige ein vernünftigeres Leben führen. Er staunt darüber, dass bei aller theoretischen Einsicht von oben her der Verschwendung, der Unvernunft und der Lieblosigkeit nicht entgegengesteuert wird. Gerne würde er seine Arbeit aufgeben, um mehr Zeit zu haben für sich. Vielleicht könnte er von seinen Bildern leben. Im Alter vielleicht möchte er ins Grüne ziehen, mit ein paar Hühnern und einem großen Garten. Aber man kann auch in der Stadt leben, solange man sein kritisches Bewusstsein behält. Eine Flucht aufs Land, das wäre für ihn nicht das Richtige. Als ich mich verabschiede, drücke ich draußen im Treppenhaus auf den Schalter. In 7 Etagen flammt das Licht auf. Siehste, sagt Ulrich, so schwer ist es, seine Gewohnheiten zu ändern. Ja, das habe ich wohl nach allen Gesprächen begriffen, die ich geführt habe. Wo in unserer Gesellschaft der gedankenlose Umgang mit dem Überfluss zur Gewohnheit geworden ist, da muss die Suche nach einem neuen Lebensstil wohl damit beginnen, dass man anfängt, viele kleine Einzelgewohnheiten zu überprüfen. Dass man bescheidener und liebevoller mit den Dingen, auch mit den Menschen und mit sich selbst umgehen lernt. Nach einem neuen Lebensstil zu suchen, das hieß für alle, mit denen ich gesprochen habe, zugleich immer auch nach einer neuen Lebensqualität zu suchen. Für die nächsten Minuten möchte ich Sie bitten, einem Berliner Ehepaar zuzuhören. Annemarie und Christoph sind beide 35 Jahre alt. Seit 16 Jahren sind sie verheiratet. Sie haben 3 eigene Kinder zwischen 13 und 15 Jahren und eine 14-jährige Pflegetochter. Christoph ist Ingenieur für Nachrichtentechnik. Er hat sich vom Handwerker über ein Studium hochgearbeitet. Annemarie ist einmal Arbeiterin gewesen. Während der Ehe hat sie mittlere Reife und Abitur nachgemacht, zurzeit ist sie aber nur Hausfrau. Vor ein paar Jahren hatten Christoph und Annemarie begonnen, sich in einer Arbeitsgruppe theoretisch mit Umweltfragen zu beschäftigen. Daraus hat sich dann schrittweise eine Veränderung der Lebenspraxis und der Lebenseinstellung ergeben. Ich habe mir also früher überhaupt über die Umwelt, dass sie zerstört werden könnte, es war doch alles da und es ist ja auch heute noch alles da, habe ich mir also überhaupt keine Gedanken gemacht. Und da bin ich doch heute eigentlich viel bewusster, dass ich mir überlege, kannst du dies oder jenes also überhaupt tun? Was machst du damit? Belastest du die Umwelt damit? Also ich glaube schon, dass wir uns doch sehr verändert haben. Und auch eben unsere Einstellung zu dem, was man also angeblich wirklich braucht, das ist ja relativ, nicht? Der eine braucht also dies zum Leben und der andere das zum Leben. Und da meine ich, hat sich das doch im Laufe der Jahre sehr verändert. Ja, also gerade was den Konsum, das Kaufen anbetrifft, ist uns also auch aufgefallen, auch so bei uns ein bisschen, dass also vieles, was gekauft wird, doch also auch dazu dient, also man sagt, die Werbung sagt heute so dazu, sich eine kleine Freude selber machen. In unserer Gesellschaft hat das also eine ganz wichtige Funktion, dieses, dass man sich eine Freude macht, wenn man also im normalen Leben, also am Arbeitsplatz, da wo man also den ganzen Tag verbringt, also recht wenig Freude hat. Man sagt dann also auch dazu, ich will was vom Leben haben. Und wir sind der Meinung, die es vom Leben haben wollen, erwarten wir nicht mehr von dem bisschen Kaufen irgendwelche ausgefallenen exklusiven Luxusartikel, sondern vom Leben haben heißt für uns heute, dass wir also unser ganzes Leben, auch am Arbeitsplatz und da, wo wir also auch sonst sind, versuchen, da also zu leben und da Freude zu haben und das, was uns da stinkt und nicht passt, da zu verändern, da dafür zu sorgen, dass da schön wird. Dadurch hat also Geld auch nicht mehr so eine wichtige Bedeutung für uns. Viele Leute machen also für Geld eine ganze Menge, habe ich festgestellt. Also die machen also gerne mal nebenbei ein bisschen mehr, was der Chef so wünscht von ihnen so, ja. Gut, aus Spaß kann man das ja machen, aber also ich mache das also nicht mehr. Wenn ich also merke, ich habe an irgendeiner Beschäftigung keine Freude, dann bin ich also heute eher geneigt, das eben nicht zu machen, auch wenn ich Geld dafür kriege, weil das Geld für mich nicht mehr diese Bedeutung hat. Es ist sogar also so, wenn wir also wirklich mal was Neues gekauft haben und da also die Bekannten also wissen inzwischen unsere Einstellung, was so neue Sachen betrifft und wir haben uns wirklich was gekauft, dann kommen sie an und sagen, was? Ihr habt also was gekauft? Da bin ich aber enttäuscht. Wir müssen also jetzt sparsam sein. Ich meine, irgendwo sehe ich natürlich auch, dass für die Leute irgendwie schon ein Beispiel ist, nicht? Ob nachahmenswert oder nicht, ist eine andere Frage. Aber zunächst messen sie uns doch daran, was wir so haben und was wir so machen. Ja, also wir waren lange Zeit sehr verkniffen, also sehr unsicher. Wir hatten schlechtes Gewissen und wir wussten auch eben nicht, ja, wie kommt man da nur raus? Weil wir hatten die Probleme erkannt und wir wussten aber nicht so richtig, ja, wie macht man es denn nur besser? Und es hat also auch wieder lange Zeit gebraucht, ehe wir durch Schnüffeln bei anderen Gruppen und anderen Leuten und Lesen von Büchern und herausgefunden haben, das kann man machen und so kann man es machen. Also wir haben versucht kennenzulernen, verschiedene Alternativen, Möglichkeiten, wie kann man es dann nur besser machen? Wie kann man Energie sparen? Wie kann man also dazu beitragen, dass also, die Rohstoffe für alle Menschen reichen? Wie kann man dazu beitragen, dass also es eben für alle Menschen gerechter zugeht? Wo wir also meinen, das ist also akzeptabel, das können wir, das wäre auch gut. Da haben wir uns einen Mittelweg für uns herausgefunden und das gibt uns irgendwo Hoffnung, Mut, dass wir also auch ein bisschen Alternative anzubieten haben. Wenigstens für uns selber erstmal und für Leute, die ernsthaft auch Interesse haben. Annemarie und Christoph haben noch ein Auto, aber sie diskutieren, ob es auf die Dauer nicht auch ohne ginge, mit dem Fahrrad zum Beispiel oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Welches Verhalten im Einzelfall umweltfreundlicher oder politisch sinnvoll ist, was man im täglichen Leben tun oder lassen sollte, darüber diskutieren sie mit Freunden oder sie finden solche Ratschläge in Büchern. Vor dem alten Mietshaus, in dem sie wohnen, soll eine Stadtautobahn gebaut werden. Christoph und Annemarie beteiligen sich aktiv an einer Bürgerinitiative, die das bisher verhindert hat. Wir haben also festgestellt, dass also dieses private Sparen, dass also jeder für sich ein bisschen spart und für sich ein bisschen besser versucht zu leben, also nicht ausreicht. Und diese Erfahrung hat uns dazu gebracht, dass wir also auch politisch arbeiten, dass wir also versuchen, Druck auszuüben politisch, dass wir also zum Beispiel bereit sind, auf die Straße zu gehen dafür. Das ist ja schon politisch. Wir sind also bereit, bei Demonstrationen mitzumachen, wo wir meinen, das ist in unserem Interesse. Aus der Erkenntnis, dass man privat nichts ändern kann. Wenn man jetzt beim Stromsparen bleibt, habe ich also festgestellt, dass im Prinzip ich zwar etwas Geld gespart habe, dass es aber im Prozentsatz ausgerechnet also so lächerlich gering ist, dass man also dadurch zum Beispiel den Bau von Atomkraftwerken nicht verhindern könnte. Man sollte also nicht jetzt dabei bleiben und sich freuen, sondern man muss einfach weitergehen. Und wenn man also nur Strom spart oder nur Fahrrad fährt, ist es also so individuell, was einen vielleicht ein bisschen zufrieden macht, was aber gesamtpolitisch oder gesamtgesellschaftlich überhaupt nichts ändert. Im Süden Berlins habe ich eine kleine Gruppe besucht, die sich alle 14 Tage in einer Kirchengemeinde trifft. Angefangen hat es dort mit einem Seminar über Atomkraft. Befürworter und Gegner hatten sich wochenlang mit Argumenten bekriegt. Dann waren die Befürworter weggeblieben. Der kleine Kreis, der übrig war, hat sich dann weiter mit Umweltfragen beschäftigt. Und zwar war allen sehr schnell deutlich geworden, dass man sich nun auch mit der eigenen Lebenspraxis beschäftigen musste. Zuerst wohl mit den kleinen Fragen des täglichen Lebens, auch der Ernährung. Kann man es zum Beispiel verantworten, so viel Fleisch zu essen, wo doch allein von dem Getreide, das an das Schlachtvieh verfüttert wird, 7-mal so viele Menschen leben könnten? Einige aus der Gruppe will ich zu Wort kommen lassen. Hans, einen kaufmännischen Angestellten, dann Reinhard, einen jungen Theologen, der aber auf keinen Fall Pfarrer werden will, und schließlich Joachim, der ist Lehrer an einem Berliner Gymnasium. Ich komme eigentlich aus dem Schwarzwald. Das sieht sowieso schon ein bisschen anders aus wie hier. Allerdings stehen da auch schon 4 Kernkraftwerke und die Dinger sind mir reichlich unheimlich. Ich bin von zu Hause aus schon ein bisschen vorbelastet gegenüber Umweltverschmutzung. Und das breitet sich jetzt immer weiter aus, auch wenn ich nach Hause komme zum Beispiel, gucke mal da die Flüsse an, die Bäche, und es ist nicht mehr so wie früher. Die Verschmutzung schreitet immer weiter fort, es wird immer schlimmer. Dann die Zersiedelung gefällt mir nicht. Da werden überall Fabriken gebaut und alles. Das Grün tritt weiter zurück. Und das ist eigentlich das, was mich dazu bewogen hat, auch aktiv ein bisschen mitzureden. Für mich als Christ heißt da Christsein unter anderem auch Schöpfungsverantwortung haben. Und da nicht einfach blindlings drauf loswirtschaften, Ex und Hop, sondern ein bisschen auf das aufzupassen, was ich mache. Das sind ganz kleine läppische Sachen zum Teil. Das ist die Frage von der Plastiktüte, die ich nicht nehme, sondern so ein Jutesack. Oder die Frage von irgendwelchen Einwegglasflaschen, die ich nicht nehme, sondern eben so Bierkästen mir hole, die ich dann wieder zurücktragen kann. Oder wenn ich jetzt ein Auto habe, dann eben es häufiger mal stehen lasse und vielleicht 1-2 Mal in der Woche nur damit losziehe. Im Zusammenhang mit Lebensstandard, wo es weniger geht, wo es eine Nummer kleiner geht, wo es eine Nummer sparsamer geht. Wo ich also zum Beispiel wenig Fleisch esse. Auch, was weiß ich, 1-mal in der Woche oder 1-mal alle 14 Tage. Das langt völlig, aber das ist irgendwo wichtig. Das liegt einfach im Zeichenhaften mit drin, das ist sowas wie demonstrativ leben. Das heißt also so leben, dass die anderen merken, da ist irgendwas anders. Oder der macht irgendwas anders. Und ich meine, das gehört irgendwo mit in diesen Kreis des Engagements rein. Dass ich also ganz selbstverständlich von dem, was ich kriege, meinen Zehnten gebe und den regelmäßig ein Brot für die Welt gebe. Das kann natürlich auch nicht mehr sein, als bloß ein Versuch von mir, ein Zeichen zu setzen, ein Zeichen dafür, dass ich versuche, meiner Verantwortung nachzukommen. Das Grundübel sind nicht diese oder jene Verhältnisse, wie wir sie also zu Tausenden namhaft machen können, sondern das Grundübel ist einfach der Mensch, wie er als gefallener Mensch ist. Der Mensch, der haben will, statt sein will. Und solange die Menschheit sich im Wesentlichen aus solchen Menschen zusammensetzt, kann das gar nicht anders als irgendwo haken. Die Zukunft letztendlich liegt in Gottes Hand. Nur hat auch Luther gesagt, und wenn der Herr morgen wiederkäme, heute würde ich noch getrost mein Apfelbäumchen pflanzen. Und so auf der Ebene sehe ich das und so versuche ich das zu halten. Je älter ich werde, frage ich mich, was tue ich als Christ? Denn ein Christ möchte ich sein. Was tue ich als christlicher Lehrer? Kann ich es verantworten, von meinen Schülern, auch von mir selbst, an diesem Thema etwa vorbeizugehen und nicht im Unterricht darüber zu sprechen. Das hat auch mit einer gewissen Angst zu tun, nämlich, dass meine Kinder, 3 habe ich, in eine Zukunft hineinkommen, die nicht mehr lebenswert ist oder die also das Leben meiner Kinder nicht mehr erlaubt. Seitdem ich mich jetzt hier in diesem Kreis befinde, stellt sich eigentlich immer drängender auch für mich die Frage, du kannst nicht nur darüber nachdenken, sondern du musst auch etwas tun. Und ich merke, wie ich mich immer mehr in Widersprüche eigentlich verwickle, denn meine, sagen wir mal, heile Welt von früher, die nicht unkritisch war, aber sich immer auf andere Punkte bezog, ist eigentlich ein bisschen vorbei und ich merke, dass jetzt Ansprüche an mich gestellt werden. Als Widerspruch zum Beispiel empfinde ich, wenn ich zwar weniger mit meinem Auto fahre, aber ein großes Auto habe, auch jetzt neu angeschafft habe, was ich irgendwo rechtfertigen kann, Reisen, Kinder, Gepäck und so weiter, aber es bleibt für mich ein Widerspruch. Was ich möchte, das ist, dass meinen Kindern, meinen Schülern, vielleicht anderen Erwachsenen, mit denen ich zusammenlebe und dann auch mir selber, klar wird, welche Aufgaben wir eigentlich haben. In einer gut situierten Situation, materiell abgesichert, sonst keine Schwierigkeiten, politisch nicht engagiert. In diesem Kämmerlein lässt es sich gut leben. Wenn jetzt Situationen eintreten, die mich dazu zwingen, aus meinem Kämmerlein herauszutreten und Farbe zu bekennen, für oder gegen Atomkraftwerke oder für sogenannte Entwicklungshilfe oder für den eigenen Weg der Entwicklungsländer, dass ich dann klar sage, was ich denke, das ist eigentlich meine einzige Hoffnung. Ob das die Welt verändert, weiß ich nicht, kann ich auch darüber nicht sagen. Aber dass ich den Mut habe, dann zumindest zu sagen, was ich wirklich denke. Das setzt vielleicht ein gewisses Risiko voraus. Und das meinte ich eigentlich, dass mir dann Gott hilft, dass ich nicht feige bin, zurückstecke, dass ich zumindest sage, was ich denke. Und das ist ja auch eine Art von Handeln. An die öffentliche Wirkung möchte ich dabei möglichst nicht denken und ich möchte mich möglichst von dem Denken Erfolg oder Nichterfolg nutzen oder nicht nutzen völlig frei machen. Stimmen aus einer kleinen Gemeindegruppe im Süden Berlins. Zu Ostern wollen alle miteinander gemeinsam mit dem Pfarrer und einigen Familienangehörigen nach Gorleben fahren. Sie wollen die Situation dort mit eigenen Augen kennenlernen und sie betrachten ihre Reise auch als einen Akt der Solidarität mit allen, die sich dort gegen die Atommülllagerung und eine eventuelle Wiederaufbereitungsanlage zur Wehr setzen. Aus vielen Gesprächen habe ich gelernt, dass die Auseinandersetzungen um Gorleben fast für alle, die sich mit der Frage nach einem neuen Lebensstil beschäftigen, einen Angelpunkt im Bewusstsein darstellen. Der Widerstand gegen die Atomtechnik und auch gegen die Atomrüstung hat hier ein gemeinsames Symbol gefunden. Zugleich aber ist für viele die bisher noch recht unzerstörte Landschaft dort um Lüchow-Dannenberg auch ein Symbol geworden für die Werte, die man bei der Suche nach einem neuen Lebensstil erhalten und wiederentdecken will. Davon hat mir zum Beispiel auch Eva erzählt. Für sie ist die Gegend dort eine Art zweite Heimat geworden. Als ich mich in Berlin umhörte, wer mir aus eigener Erfahrung etwas über Versuche mit einem neuen Lebensstil sagen könnte, wurde mir ihr Name gleich ein paar Mal genannt. Eva hat eine Ausbildung zur Studienrätin abgebrochen, kurz bevor sie endgültig zur Beamtin auf Lebenszeit ernannt werden sollte. Jetzt arbeitet sie halbtags mit Berufsschülern. In Lüchow-Dannenberg habe ich das erste Mal eine Landkommune besucht, also Leute, die versuchen jetzt auch dafür zu sorgen, dass die Lebensmittel gesünder sind, nicht so verseucht sind durch Kunstdünger und Pflanzenschutzmittel. Und als ich sie besucht habe, habe ich das erste Mal selbstgemachten Käse gegessen und so ein Schwarzbrot, von dem ich dann wusste, dass das Korn aus der Gegend kam. Und das Brot hat mir sofort gut geschmeckt. Das hatte einen ganz anderen Geschmack auch als dieses in Plastik eingepackte Schwarzbrot, was häufiger nur schwarz gefärbt ist und wo Konservierungsmittel drin stecken. Beim Käse musste ich aber erst mich umstellen lernen. Der schmeckte mir nämlich beim ersten Mal nicht so gut wie dieser französische Käse. Und da habe ich so innerlich gedacht, ach Eva, also alternativ und gesund essen ist ja schön, aber irgendwie schmeckt der Käse ja nicht so lecker. Und inzwischen bin ich da aber auch auf den Geschmack gekommen, nicht so stur, dass ich sage, also ich esse keinen französischen Käse mehr und alle verachte, die sich in solche Leckereien stürzen. Aber ich finde es für mich schön, dass ich eigentlich da entdeckt habe, auch wieder so einen einfachen Geschmack. Der Genuss, an den wir uns gewöhnt haben, unser Konsum, ist ja irgendwo auch eine Abhängigkeit. Und darum bedeutet für mich das, was viele jetzt Verzicht nennen oder einfacher leben, auch ein Weg zu größerer Unabhängigkeit. Und dabei ist das Experimentieren weiter wichtig, also dass ich jetzt da auch nicht jetzt so stehen bleibe und mich einigele und sage, also jetzt darf man nur noch Schwarzbrot essen und nur noch den bestimmten Käse essen oder nur noch Reiskörner essen, dann habe ich Angst, dass ich dann wieder in so einen religiösen Glauben reinkomme oder zu ungeduldig und unduldsam werde anderen Leuten gegenüber. Und Alternativleben heißt ja auch nicht, dass alle jetzt sich denselben Lebensstil und dieselbe Uniform anziehen. Bei Eva ist mir am meisten deutlich geworden, dass die Suche nach neuen Lebenszielen und neuen Lebensformen auch die Suche nach einem Leben als Ganzes ist, wo Arbeit und Freizeit, politische Aktivität und Selbstverwirklichung nicht mehr auseinanderfallen. Ich selber persönlich finde es wichtig, dass ich beides versuche noch miteinander zu verbinden, auch wenn das nicht immer einfach geht. Also dass ich gleichzeitig versuche, nicht abhängig zu sein von einem Einkommen von 2000 Mark, sondern versuche, auf eine halbe Stelle zu gehen oder auch mal für eine Weile meinen Beruf zu unterbrechen. Also auch wieder zu lernen, von 1000 Mark oder von 600 Mark zu leben, was ich mir leisten kann, weil ich nicht verheiratet bin. Und ich versuche, anders zu essen und ohne Auto zu leben und von einigen Konsummitteln nicht abhängig zu sein. Ich will aber gleichzeitig noch in Bürgerinitiativen arbeiten oder bei den Grünen oder in anderen Projekten, weil ich glaube, dass wir nicht nur uns zurückziehen dürfen und eine heile Welt aufbauen, sondern dass wir auch ein Stück was verteidigen und was erkämpfen müssen. Und noch einmal, Eva. Ich habe Sie gefragt, ob sie sich beim Nachdenken und Ausprobieren neuer Lebensformen auch Gedanken gemacht hat, wie sie ihre Rolle als Frau neu verstehen kann. Mir ist wichtig an der Alternativbewegung, dass es jetzt nicht nur darum geht, andere Energieversorgung zu finden und ein gesunderes Essen und ein ruhigeres Leben, sondern dass ich auch als Frau mit meinem Körper und meiner Seele und so wie ich sprechen kann, dass ich da so anfangen kann, mich so auszudrücken, wie ich gern möchte und dass ich so sein kann, wie ich bin und mich da nicht nach Schaufenstern und Reklame und dem, was man als modern empfindet, richten muss. Das andere ist, dass ich als Frau vielleicht noch ein anderes Gespür dafür entwickeln kann, was wir eigentlich zum Leben brauchen, was eigentlich alles überflüssig ist, was uns nicht gut tut und was uns wieder lebendiger oder auch die ganze Erde lebendig halten könnte. Die Frauen haben nicht alle, aber doch vielleicht viele noch, wenn sie so anfangen, sich wieder selber zu erkennen, ja, weil sie diejenigen sind, die gebären und diejenigen, die sich um Kinder kümmern, ein anderes Verhältnis zur Natur. Sie werden ja auch von vielen als ein Teil der Natur betrachtet, so dass man halt sagt, hier die Frauen, die haben eben mehr Seele und die Männer haben den Verstand. Und das, was wir als Verstand betrachten, ist genau das, was so viel kaputt gemacht hat in unserer Welt, nämlich so eine einseitige Betrachtung und Zerteilung der Dinge, dass man den Zusammenhang verliert, dass man anfängt, für jedes Fachgebiet eine spezielle Wissenschaft und immer verfeinerte Maschinen zu entwickeln und dass man meint, die Natur mit Technik und sich selber auch mit Technik beherrschen zu können. Ich glaube, dass wir deshalb so dieses Gefühl der Frauen viel ernster nehmen müssen, dass darin eigentlich auch ein Sachverstand steckt und den Sachverstand der Männer viel mehr kritisieren müssen. Deshalb habe ich eigentlich auch nur Lust darauf, so anders zu leben, dass dann immer gleichzeitig auch darauf geachtet wird, ob dann auch die Arbeitsteilung so zwischen der Hausfrau und dem Mann oder zwischen den Männern und den Frauen in der Gruppe, ob an der denn auch was geändert wird oder ob in den Gruppen und im Verhalten der Menschen zueinander diejenigen, die laut und hart reden und die einen sachlichen Eindruck machen, immer noch die Autoritäten und Führergestalten sind oder ob auch Männer fähig werden, sich mal nach sanften Frauen auszurichten und dabei selber sanft werden. Anders leben heißt für mich eben nicht nur kritisch konsumieren und andere Techniken anwenden, sondern anders leben heißt auch, dass die Menschen und Frauen und Männer weicher und sanfter und zärtlicher miteinander umgehen. Liebe Hörer, ich habe ja schon zu Anfang erzählt, als ich mich zuerst mit der Frage nach einem neuen Lebensstil beschäftigt habe, da dachte ich, ich müsste weit reisen, um Menschen zu finden, die damit angefangen haben. Jetzt habe ich inzwischen entdeckt, dass es eine ganze Menge davon in meiner eigenen Umgebung gibt. Ich habe Ihnen nur ein paar von denen vorstellen können, die ich inzwischen kennengelernt habe. Ich habe auch zuerst Scheu gehabt, sie anzusprechen. Jetzt möchte ich manche noch näher kennenlernen und noch andere dazu. Und vielleicht haben Sie auch Lust bekommen, sich einmal in Ihrer eigenen Umgebung umzusehen. Im dritten Programm des Norddeutschen Rundfunks hörten Sie eine Sendung von Manfred Vögele mit dem Titel »Überleben Sie wohl, Versuche mit einem neuen Lebensstil«.